Panos Kamenos ist sich selbst treu geblieben. Er verzichtet auf das Amt des Verteidigungsministers, um sein Wort zu halten. Weil das Parlament in Skopje am Freitag für den griechisch-mazedonischen Namenskompromiss gestimmt hatte, musste Kamenos handeln. Denn das griechische Parlament wird als letzte Instanz bald entscheiden, ob das Nachbarland Republik Nordmazedonien heißen darf. Kamenos, der Chef der unabhängigen Griechen, akzeptiert nicht, dass die frühere jugoslawische Republik im ausgehandelten Vertrag offiziell als Republik Nordmazedonien mit eigener Sprache und Identität anerkannt wird. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meinen Platz zu räumen. Ich habe mich beim Ministerpräsidenten bedankt für die Kooperation und ich habe ihm erläutert, dass zu diesem nationalen Thema die Kooperation nicht fortgesetzt werden kann. 4 Jahre lang haben Kamenos, der Chef der unabhängigen Griechen, und Tsipras als Chef der linken Syriza-Partei immer wieder Wege für eine gemeinsame Regierungspolitik gefunden. Rentenkürzungen, Sparprogramme, Turbulenzen mit der Türkei. Über alle schwierigen Fragen konnten sich die ungleichen Koalitionspartner am Ende einigen. Die Regierungszeit verlief glatter, als das beispielsweise der konservativen Oppositionspartei Nea Demokratia recht war. Dass nun zum Ende der gemeinsamen Zeit sein Koalitionspartner aussteigt, nimmt Tsipras mit Fassung. Er lobte die gemeinsamen Entscheidungen, die unterm Strich aus seiner Sicht erfolgreiche Arbeit der zwei ungleichen Partner. Was nun in den nächsten Tagen passieren wird? Tsipras wirkt entschlossen. Ich habe die Entscheidung getroffen und den Präsidenten des Parlaments informiert, dass wir sofort das Verfahren einleiten, das die Verfassung vorsieht. Ich werde die Vertrauensfrage sofort stellen für die Erneuerung des Vertrauens im Parlament an meine Regierung. Damit ist klar, noch vor der Abstimmung über den Mazedonien-Namenskompromiss wird im Parlament in Athen über Tsipras abgestimmt. Er selbst und auch viele Beobachter gehen davon aus, dass zu den 145 eigenen Syriza-Abgeordneten die mindestens nötigen 6 zusätzlichen Stimmen kommen und Tsipras die Vertrauensfrage gewinnt. Dann kann er bis zur Parlamentswahl in den letzten Monaten der Legislaturperiode auch ohne unabhängige Griechen weiterregieren.